Abschnitt 9 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Halcombs Aussage, Tagebuchfortsetzung, Teil 7. Ich war so erschrocken über Lauras verstörtes Gesicht und aufgeregtes Wesen und durch die ersten wachen Eindrücke meines Traumes so außer Fassung gebracht, dass ich nicht imstande war, die Offenbarung zu erfassen, die sich mir auftat, als der Name Anna Catherick's von ihren Lippen fiel. Ich konnte nur wie angewurzelt dastehen und sie in atemlosem Schweigen anschauen. Sie war zu sehr mit dem, was sich zugetragen hatte, beschäftigt, um die Wirkung ihrer Antwort auf mich zu bemerken. »Ich habe Anna Catherick gesehen. Ich habe mit Anna Catherick gesprochen,« wiederholte sie, als ob ich sie nicht gehört habe. »Oh, Marianne, ich habe dir so viele Dinge zu erzählen. Komm mit, wir könnten hier gestört werden. Komm gleich auf mein Zimmer.« Mit diesen eifrigen Worten ergriff sie meine Hand und führte mich durch die Bibliothek in das Eckzimmer im Erdgeschoss, das zu ihrem besonderen Gebrauch hergerichtet worden. Keine dritte Person außer ihrer Kammerjungfer hätte einen Vorwand finden können, um uns hier zu überraschen. Sie schob mich vor sich hinein, verschloss die Tür und zog die Glanzkattunvorhänge, die auf der Innenseite derselben hingen, darüber hin. Das seltsame, betäubte Gefühl, das mich ergriffen hatte, dauerte noch immer fort. Aber die wachsende Überzeugung, dass das Gewebe, das sich schon so lange um uns zu ziehen gedroht hatte, uns beide plötzlich fest gefangen hielt, begann sich jetzt meinem Geiste aufzudrängen. Ich konnte dies nicht mit Worten ausdrücken, kaum dass ich mir dessen selbst unklar bewusst wurde. »Anna Catherick«, flüsterte ich mit unnützer, hilfloser Wiederholung vor mich hin, »Anna Catherick«. Laura zog mich zu dem nächsten Sitze, einem viereckigen Sofa mitten in der Stube hin. »Sieh«, sagte sie, »sieh her« und deutete auf ihre Brust. Ich sah zum ersten Male, dass die Brosche wieder an ihrer Stelle stak. In dem Anblicke lag etwas Wirkliches und im Berühren derselben etwas Fassliches, das dem Strudel meiner Gedanken Einhalt zu tun schien und mir half, mich zu sammeln. »Wo fandest du deine Brosche?« Die ersten Worte, die ich in diesem wichtigen Augenblicke sprechen konnte, waren die, welche diese unerhebliche Frage enthielten. »Sie fand sie, Marianne. Wo?« »Am Boden im Bootshause. Oh, wie soll ich anfangen? Wie soll ich dir alles erzählen?« Sie sprach so seltsam zu mir, sah so entsetzlich leidend aus, verließ mich so plötzlich. Ihre Stimme wurde lauter, als der Aufruhr ihrer Erinnerungen ihre Gedanken drängte. Der eingewurzelte Argwohn, der in diesem Hause Nacht und Tag meinen Geist bedrückt, erhob sich schnell in mir, um sie zu warnen. Gerade wie der Anblick der Brosche einen Augenblick vorher mich so schnell veranlasst hatte, sie zu befragen. »Sprich leise«, sagte ich, »das Fenster ist offen und es zieht sich ein Gartensteig darunter hin. Fange von vorn an, Laura, sage mir Wort für Wort, was sich zwischen dir und jener Frau zugetragen hat.« »Soll ich zuvor das Fenster schließen?« »Nein, nur sprich leise. Bedenke, dass Anna Catherick unter dem Dache deines Mannes ein gefährlicher Gegenstand ist.« »Wo sahst du sie zuerst?« »Im Bootshause, Marianne. Ich ging, wie du weißt, hinaus, um meine Brosche zu suchen und schritt langsam den Weg durch die Anlagen entlang, indem ich bei jedem Schritte sorgfältig zu beiden Seiten auf den Boden blickte. So langte ich nach ziemlich langer Zeit im Bootshause an, und sobald ich drin war, kniete ich nieder und suchte auf dem ganzen Boden nach der Brosche. Ich suchte noch immer mit dem Rücken dem Eingange zugewandt, als ich eine sanfte, fremde Stimme hinter mir, »Miss Fairley«, rufen hörte. »Miss Fairley? Ja, meinen alten Namen, den lieben, bekannten Namen, von dem ich auf immer geschieden zu sein glaubte. Ich sprang auf, nicht erschrocken, denn die Stimme war zu sanft und angenehm, um irgendjemanden erschrecken zu können, aber sehr überrascht. Da am Eingange stand eine Frau, deren Gesicht ich nie zuvor gesehen zu haben mich erinnerte, und sah mich an. Wie war sie gekleidet? Sie trug ein sauberes, hübsches, weißes Kleid und darüber ein ärmliches, dünnes, dunkles Tuch. Ihr Hut war von braunem Stroh und ebenso ärmlich und abgetragen wie der Schal. Mich frappierte der Unterschied zwischen ihrem Kleide und ihrem übrigen Anzuge, und sie sah, dass ich ihn bemerkte. »Sehen Sie meinen Hut und mein Tuch nicht an«, sagte sie mit schnellem, atemlos plötzlichen Wesen. »Wenn ich nicht weiß tragen kann, ist mir's einerlei, was ich trage. Sehen Sie mein Kleid an, so viel Sie wollen. Seiner schäme ich mich nicht.« War es nicht seltsam? Ehe ich noch etwas Begütigendes sagen konnte, streckte sie eine Hand aus und ich sah meine Brosche darin. Ich war so froh und glücklich darüber, dass ich ganz nahe an sie herantrat, um ihr zu sagen, was ich wirklich fühlte. »Sind Sie dankbar genug, um mir eine kleine Gefälligkeit zu erzeigen?«, frug sie. »Ja, gewiss«, sagte ich, »ich will mit Freuden alles für Sie tun, was in meiner Macht liegt.« »Dann lassen Sie mich die Brosche jetzt, da ich sie gefunden habe, auch an Ihrem Kleide befestigen.« Ihre Bitte war so unerwartet und sie sprach sie mit einem solchen Eifer aus, dass ich ein paar Schritte zurückwich, Marianne, und nicht recht wusste, was ich tun sollte. »Ach«, sagte sie, »Ihre Mutter hätte sich die Brosche von mir anstecken lassen.« Es lag in ihrer Stimme und ihrem Blicke sowohl wie in der vorwurfsvollen Weise, in der sie des Namens meiner Mutter erwähnte, etwas, das mich über mein Misstrauen beschämt machte. Ich nahm ihre Hand, in der sie die Brosche hielt, und legte sie sanft auf meine Brust. »Sie kannten meine Mutter«, sagte ich. »War es vor sehr langer Zeit? Habe ich sie früher gesehen?« Ihre Hände waren beschäftigt, die Brosche zu befestigen. Dann drückte sie dieselben auf meine Brust. »Sie erinnern sich wohl nicht eines schönen Frühlingstages zu Limeridge«, sagte sie, »wo ihre Mutter den Pfad zur Schule entlang ging und an jeder Seite ein kleines Mädchen hatte? Ich habe seit der Zeit an nichts anderes zu denken gehabt und ich erinnere mich dessen wohl. Sie waren das eine von den beiden kleinen Mädchen und ich war das andere. Die hübsche, kluge Miss Fairley und die arme, dumme Anna Catherick standen einander damals näher als jetzt. Erinnertest du dich ihrer, Laura, als sie dir ihren Namen sagte? Ja, ich erinnerte mich, dass du mich eines Tages in Limeridge nach Anna Catherick und danach fragst, ob ich mich entsinne, dass man eine Ähnlichkeit zwischen uns gefunden habe. »Was erinnerte dich daran, Laura?« »Sie erinnerte mich daran. Während ich sie anschaute, als sie ganz dicht vor mir stand, fuhr es mir plötzlich durch den Sinn, dass wir einander ähnlich seien. Ihr Gesicht war bleich, mager und kummervoll, aber der Anblick desselben ließ mich zusammenzucken, weil es war, als ob es mein eigenes Gesicht gewesen wäre, das ich nach langer Krankheit im Spiegel sah.« Die Entdeckung erschütterte mich so, ich weiß kaum warum, dass ich einen Augenblick nicht imstande war, zu ihr zu sprechen. Schien sie sich durch dein Schweigen verletzt zu fühlen? Ich fürchte es. Sie haben weder das Gesicht noch das Herz ihrer Mutter, sagte sie. Das Gesicht ihrer Mutter war dunkel und ihrer Mutter Herz, Miss Fairley, war das eines Engels. »Gewiss, ich will Ihnen herzlich wohl«, sagte ich, obgleich ich nicht imstande sein mag, dies auszudrücken, wie ich wohl sollte. »Warum nennen Sie mich Miss Fairley?« »Weil ich den Namen Fairley liebe und den Namen Glyde hasse«, rief sie mit Heftigkeit aus. Ich hatte bisher nichts an ihr wahrgenommen, das wie Wahnsinn ausgesehen hätte, jetzt aber dünkte mich, dass ich etwas derart in ihren Augen sah. »Ich dachte nur, Sie wüssten vielleicht nicht, dass ich verheiratet sei«, sagte ich, indem ich des Briefes gedachte, den sie in Limeridge an mich geschrieben hatte, um sie zu besänftigen. Sie seufzte schwer auf und wandte sich von mir ab. »Ich sollte nicht wissen, dass Sie verheiratet sind«, wiederholte sie. »Ich bin ja hier, weil Sie verheiratet sind. Ich bin hier, um Ihnen Genugtuung zu geben, ehe ich hingehe und Ihrer Mutter begegne, dort in der Welt über dem Grabe.« Sie zog sich immer weiter von mir zurück, bis sie ganz außerhalb des Bootshauses war, und dann stand sie und horchte eine kleine Weile. Als sie sich wieder umwandte, um zu sprechen, blieb sie stehen, wo sie war, und sah mich an, während sie sich zu beiden Seiten des Einganges mit einer Hand festhielt. »Sahen Sie mich gestern Abend am See?« sagte sie. »Hörten Sie, wie ich Ihnen durchs Holz folgte? Ich habe schon seit vielen Tagen gewartet, um Sie allein zu sprechen, Miss Fairley. Ich habe die einzige Freundin, die ich in der Welt besitze, in Sorge und Kummer um mich verlassen. Ich habe es darauf ankommen lassen, wieder im Tollhause eingesperrt zu werden. Und dies alles für Sie, Miss Fairley, alles für Sie.« Ihre Worte erschreckten mich, Marianne, und doch lag in ihrem Wesen etwas, das mir tiefes Mitleiden einflößte. Ich fühlte, dass mein Mitleiden aufrichtig war, denn es gab mir Mut genug, um sie zu bitten, wieder ins Bootshaus zu kommen und sich zu mir zu setzen. Tat sie es? Nein. Sie schüttelte den Kopf und sagte, sie müsse bleiben, wo sie sei, um aufzupassen und zu horchen, damit wir nicht von einer dritten Person überrascht würden. Und da blieb sie stehen von Anfang bis zu Ende unserer Unterredung, auf jeder Seite sich mit einer Hand an dem Eingange haltend, wobei sie einmal sich schnell hineinbewegte, um mit mir zu sprechen, und dann wieder plötzlich hinaus, um sich umzuschauen. »Ich war gestern, ehe es dunkel wurde, hier und hörte Sie und die Dame, die bei Ihnen war, zusammen sprechen. Ich hörte, wie Sie ihr von Ihrem Gemahl erzählten. Ich hörte sie sagen, dass sie nicht die Macht hätten, ihn zu bewegen, ihnen zu glauben, noch zu schweigen. Ach, ich wusste, was jene Worte bedeuteten. Mein eigenes Gewissen sagte mir es, während ich lauschte. Warum ließ ich es zu, dass sie ihn heirateten? Oh, meine Furcht, meine tolle, jämmerliche, gottlose Furcht!« Sie barg ihr Gesicht hinter ihrem ärmlichen, abgetragenen Tuche und stöhnte und murmelte hinter demselben zu sich selbst. Ich begann zu fürchten, sie möchte in wilde Verzweiflung ausbrechen, die dann weder sie noch ich zu bemeistern imstande sein würden. »Suchen Sie sich zu fassen«, sagte ich, »versuchen Sie, mir zu sagen, auf welche Weise Sie meine Heirat hätten verhindern können.« Sie nahm das Tuch von ihrem Gesicht fort und sah mich mit einem zerstreuten Blicke an. »Ich hätte den Mut haben sollen, in Limeridge zu bleiben«, sagte sie. »Ich hätte mich nicht durch die Nachricht, dass er kommen werde, fortschrecken lassen sollen. Ich hätte sie warnen und retten sollen, ehe es zu spät war. Warum hatte ich bloß Mut genug, um ihnen jenen Brief zu schreiben? Warum richtete ich nur Unheil an, da ich doch gut und recht handeln wollte? Oh, meine tolle, jämmerliche, gottlose Furcht!« Sie wiederholte diese Worte und barg abermals ihr Gesicht in ihrem Tuche. Es war schrecklich, sie anzusehen und anzuhören. »Du fragst sie doch natürlich, Laura, was es für eine Furcht war, auf die sie so ernstlich zurückkam.« »Ja, ich frug sie. Und was sagte sie?« »Sie fragte mich, ob ich mich nicht vor einem Manne fürchten würde, der mich in ein Tollhaus gesperrt hätte und wieder einsperren würde, sobald es ihm möglich sei.« Ich sagte, »Fürchten Sie sich noch davor? Sie würden aber nicht hier sein, wenn Sie sich jetzt noch davor fürchteten.« »Nein«, sagte sie, »jetzt fürchte ich mich nicht mehr.« Ich frug, »Warum nicht?« Sie beugte sich plötzlich vorwärts ins Bootshaus hinein und sagte, »Können Sie es nicht erraten?« Ich schüttelte den Kopf. »Sehen Sie mich an«, fuhr sie fort. »Ich sagte ihr, es schmerze mich zu bemerken, dass sie sehr krank und leidend aussehe.« Sie lächelte zum ersten Male. »Krank«, wiederholte sie, »ich bin im Sterben. Jetzt wissen Sie, warum ich mich nicht länger vor ihm fürchte. Glauben Sie, dass ich Ihre Mutter im Himmel sehen werde? Wird sie mir dann vergeben?« Ich war so erschrocken und erschüttert, dass ich nichts erwidern konnte. »Ich habe hieran fortwährend gedacht«, fuhr sie fort, »während der ganzen Zeit, dass ich mich vor ihrem Manne versteckte und während meiner ganzen Krankheit. Meine Gedanken haben mich hergetrieben. Ich muss es wieder gut machen. Ich muss all das Unheil, das ich angerichtet habe, wieder gut machen.« Ich bat sie so ernstlich wie möglich, mir zu sagen, was sie meine. Sie sah mich wieder mit starren, geistesabwesenden Blicken an. »Soll ich es wieder gut machen?« sagte sie zweifelhaft zu sich selbst. »Sie haben Verwandte, die Ihnen beistehen werden. Wenn Sie sein böses Geheimnis kennen, so wird er sich vor Ihnen fürchten. Er wird es nicht wagen, gegen Sie zu handeln, wie er gegen mich gehandelt hat. Er muss Sie um seiner selbst willen gütig behandeln, wenn er sich vor Ihnen und Ihren Verwandten fürchtet. Und wenn er Sie gütig behandelt und ich dann sagen kann, dass es durch mich geschehen, Ich lauschte eifrig, aber sie schwieg nach diesen Worten. »Du suchtest sie doch zu bewegen, fortzufahren.« »Ja, ich versuchte es, aber sie zog sich nur noch weiter von mir zurück und legte ihre Arme und ihr Gesicht gegen die Wand des Bootshauses.« »Oh«, hörte ich sie mit einer fürchterlichen, wahnsinnigen Zärtlichkeit in der Stimme sagen, »oh, wenn ich doch neben ihrer Mutter begraben werden könnte, wenn ich doch an ihrer Seite erwachen könnte, wenn des Engels Trompete schmettern und das Grab seine Toten herausgeben wird bei der Auferstehung.« »Marion, ich zitterte am ganzen Körper, es war fürchterlich, sie anzuhören.« »Aber das darf ich nicht hoffen«, sagte sie, sich ein wenig aufrichtend, um mich wieder anzusehen. »Das darf eine arme Fremde wie ich nicht hoffen. Ich werde nicht unter dem Marmorkreuze ruhen, das ich mit meinen Händen wusch und um ihretwillen so weiß und rein machte. Oh nein, Gottes Barmherzigkeit, nicht der Menschen wird mich zu ihr führen, wo die Bösen sich nicht mehr betrüben und wo die Müden Ruhe finden.« Sie sprach diese Worte ruhig, aber kummervoll und mit einem schweren, hoffnungslosen Seufzer und schwieg dann eine kleine Weile. Ihr Gesicht war unruhig und verwirrt, sie schien nachzudenken oder wenigstens dies zu versuchen. »Was war's, das ich eben sagte?«, frug sie nach einer kurzen Pause. »Wenn Ihre Mutter in meinen Gedanken ist, so flieht alles andere aus Ihnen. Was sagte ich, was sagte ich doch?« Ich erinnerte das arme Wesen so sanft und schonend, wie es mir möglich war. »Ach ja, ja«, sagte sie, noch ebenso zerstreut wie zuvor, »Sie sind hilflos mit Ihrem gottlosen Manne. Ja, ich muss tun, was ich zu tun herkam, muss wieder gut machen gegen Sie, dass ich mich einst gefürchtet habe zu sprechen, da es noch Zeit war.« »Was ist es, das Sie mir zu sagen haben?«, frug ich. »Ein Geheimnis«, antwortete sie, »das Geheimnis, das Ihr grausamer Mann fürchtet.« Ihr Gesicht wurde finster und ihr Blick hart und zornig. Sie begann mir auf sonderbar nichtssagende Weise mit der Hand zu winken. »Meine Mutter kennt das Geheimnis«, sagte sie, wobei sie zum ersten Mal langsam sprach und jedes Wort erwog, ehe sie es aussprach. »Meine Mutter hat ihre halbe Lebenszeit unter dem Geheimnisse dahingesiecht. Eines Tages, als ich erwachsen war, sagte sie es mir. Ihr Gemahl erfuhr, dass sie es mir gesagt hatte, erfuhr es zu meinem Schaden. Ach, ich Arme, er wusste es. Ja, ja, was sagte sie weiter? Sie schwieg abermals, Marian, nach solchen Worten und sagte nichts weiter?« Sie lauschte eifrig. »Still«, flüsterte sie mir wieder mit der Hand zuwinkend, »still« und verließ den Eingang seitwärts gehend, langsam, leise, Schritt für Schritt, bis ich sie nicht mehr sah. »Du folgtest ihr doch?« »Ja, meine Begierde, mehr zu erfahren, machte mich kühn genug, um aufzustehen und ihr zu folgen. Als ich gerade beim Eingange anlangte, erschien sie plötzlich wieder um die Ecke des Bootshauses.« »Das Geheimnis«, flüsterte ich ihr zu, »bleiben Sie und sagen Sie mir das Geheimnis.« Sie erfasste meinen Arm und sah mich mit wilden, geängstigten Blicken an. »Jetzt nicht«, sagte sie, »wir sind nicht allein, man belauscht uns. Kommen Sie morgen um diese Zeit wieder her, aber allein, hören Sie, allein.« Sie schob mich hastig ins Bootshaus zurück und ich sah sie nicht mehr. »Oh, Laura, Laura, wieder eine Gelegenheit verloren. Wäre ich nur bei dir gewesen, sie hätte uns nicht wieder so entwischen sollen. Nach welcher Seite zu verlorst du sie aus den Augen?« »Nach der linken Seite zu, wo der Boden abwärts geht und das Holz am dichtesten ist.« »Liefst du nicht hinaus und riefst sie zurück? Wie konnte ich es wohl? Ich war zu sehr erschrocken, um mich zu rühren oder zu sprechen.« »Aber als du doch endlich aufstandest, als du herauskamst, eilte ich nach Hause, um dir zu erzählen, was sich zugetragen. Sahst oder hörtest du irgendjemanden in den Anlagen? Nein, es schien alles still und ruhig, als ich durchs Holz kam. Ich schwieg einen Augenblick, um zu überlegen. War diese dritte Person, die bei der Unterredung zugegen gewesen sein sollte, eine Wirklichkeit oder nur eine Schöpfung von Anna Catherix erregter Fantasie? Es war unmöglich, dies mit Bestimmtheit zu sagen. Das einzige Gewisse ist, dass wir schon an der Schwelle des Geheimnisses wieder unseren Zweck verfehlt haben, und zwar vollkommen und unwiederbringlich, wenn nicht Anna Catherick morgen ihr Wort hält und nach dem Bootshause kommt. Bist du ganz sicher, mir alles erzählt zu haben, das sich zutrug? Jedes Wort, das gesprochen wurde, frug ich. »Ja, ich denke es«, entgegnete Laura, »mein Gedächtnis ist nicht wie deines, Marian, aber es machte alles solch tiefen Eindruck auf mich, dass mir nichts, das von Wichtigkeit wäre, entgangen sein kann.« »Meine liebe Laura, die geringsten Kleinigkeiten sind von Wichtigkeit, wo wir mit Anna Catherick zu tun haben. Denke noch einmal nach. Erwähnte sie nicht ganz zufällig des Ortes, wo sie sich augenblicklich aufhält?« »Nicht, dass ich mich entsinne. Auch nicht einer Begleiterin und Freundin, einer Frau, die Mrs. Clemens heißt?« »Oh, doch, ja, das vergaß ich. Sie sagte mir, Mrs. Clemens wünsche so sehr, nach den Seen mit mir zu reisen, um sie zu pflegen, und bitte sie inständig, sich nicht mehr allein in diese Gegend zu wagen.« »War das alles, was sie über Mrs. Clemens sagte?« »Ja, das war alles. Sie sagte dir nichts darüber, wohin sie geflohen seien, nachdem sie Todds Ecke verließen?« »Nichts, das weiß ich gewiss. Auch nicht, wo sie sich seitdem aufgehalten und was ihre Krankheit gewesen sei?« »Nein, Marian, kein Wort. Sage mir, oh, sage mir, was du darüber denkst. Ich weiß nicht, was ich jetzt denken oder tun soll.« »Dies, mein Herz, du musst morgen auf jeden Fall nach dem Bootshause gehen. Es ist unmöglich zu wissen, was alles davon abhängt, dass du die Arme wieder siehst. Doch sollst du nicht zum zweiten Male dir selbst überlassen bleiben. Ich will dir in sicherer Entfernung folgen. Niemand soll mich sehen, aber ich will innerhalb Hörweite von dir bleiben, sollte sich irgendetwas ereignen.« Anna Catherick ist Walter Hartwright entschlüpft und dir. Was aber auch danach kommen möge, mir soll sie nicht entgehen. Loras Augen lasen aufmerksam in den meinigen, während ich sprach. »Du glaubst also an das Geheimnis, vor dem mein Mann sich fürchtet?« »Ja, ich glaube daran.« Anna Cathericks Wesen war wild und ihre Augen blickten unstät und geistesabwesend, als sie jene Worte sagte, Marian. »Würdest du ihr in anderen Dingen trauen?« »Ich vertraue auf nichts als auf meine eigenen Beobachtungen über deines Mannes Benehmen, Laura. Ich beurteile Anna Catherics Worte nach seinen Handlungen und glaube daher, dass er allerdings ein Geheimnis hat.« Ich sagte weiter nichts und stand auf, um das Zimmer zu verlassen. Mich beunruhigten Gedanken, die ich ihr vielleicht mitgeteilt hätte, wären wir noch länger zusammengeblieben und die zu wissen gefährlich für sie hätte sein können. Der Einfluss des entsetzlichen Traumes, aus dem sie mich erweckt hatte, hing sich düster und schwer an jeden neuen Eindruck, den der Fortgang ihrer Erzählung in meinem Gemüte hervorbrachte. Ich fühlte die drohende Zukunft herannahen, mich mit einem unaussprechlichen Entsetzen erfüllen und mir die Überzeugung von einem unbekannten Ziele in den langen Reihen von Verwicklungen aufdrängen, die sich allmählich um uns zogen. Ich dachte an Hartwright, wie ich ihn körperlich gesehen hatte, als er lebewohl sagte, und geistig in meinem Traume, und auch mich beschlich der Gedanke, ob wir nicht unbewusst einem vorherbestimmten, unvermeidlichen Ende entgegentrieben. Indem ich Laura allein die Treppe hinaufsteigen ließ, ging ich hinaus, um mich in den Steigen unmittelbar am Hause umzusehen. Die Umstände, unter welchen Anna Catherick von ihr geschieden war, hatten in mir den heimlichen Wunsch zu erfahren, wo und wie der Graf den Nachmittag zugebracht habe, und zugleich einen heimlichen Argwohn erregt in Bezug auf die Erfolge jener einsamen Reise, von der Sir Percival vor wenigen Stunden heimgekehrt war. Nachdem ich mich nach allen Richtungen hin nach ihnen umgeschaut hatte, ohne etwas von ihnen zu sehen, schritt ich ins Haus zurück und ging durch alle Stuben im Erdgeschosse. Sie waren alle leer. Ich kam wieder in den Flur hinaus, um hinaufzugehen und zu Laura zurückzukehren. Die Gräfin öffnete die Tür, als ich an ihrer Stube vorbeikam, und ich stand still, um sie zu fragen, ob sie wisse, wo ihr Gemahl und Sir Percival seien. Ja, sie hatte sie beide vor mehr als einer Stunde vom Fenster aus gesehen. Der Graf habe mit seiner ihm eigenen Freundlichkeit hinaufgeblickt und ihr mit seiner gegen sie selbst in Kleinigkeiten gezeigten Aufmerksamkeit gesagt, dass er und sein Freund im Begriffe seien, einen langen Spaziergang zu machen. Einen langen Spaziergang. Sie waren, solange ich sie kannte, noch nie zu dem Zwecke zusammen gewesen. Sir Percival liebte keine andere Bewegung als die des Reitens, und der Graf, ausgenommen, wenn er die Höflichkeit hatte, sich mir zur Begleitung anzutragen, war gar kein Freund von Bewegung. Als ich zu Laura kam, fand ich, dass sie sich während meiner Abwesenheit der schwebenden Frage in Bezug auf die Unterschrift erinnert hatte, welche wir in dem Interesse, mit dem wir ihre Unterredung mit Anna Catherick besprochen, ganz vergessen hatten. Ihre ersten Worte, als ich in ihr Zimmer trat, drückten ihr Erstaunen darüber aus, dass die gedachte Ladung in der Bibliothek vor Sir Percival zu erscheinen auf sich warten ließe. »Über diesen Punkt darfst du dich beruhigen«, sagte ich. »Fürs Erste wenigstens wird weder deine noch meine Entschlossenheit auf die Probe gestellt. Sir Percival hat seinen Plan verändert und die Unterschriftsangelegenheit ist verschoben.« »Verschoben?« wiederholte Laura über die Maßen erstaunt. »Wer sagt das?« »Ich weiß es durch den Grafen Fosco. Ich glaube, wir haben es seiner Vermittlung zu danken, dass dein Mann so plötzlich anderen Sinnes geworden ist.« »Es scheint unmöglich, Marian. Falls der Zweck meiner Unterschrift, wie wir vermuteten, der war, Sir Percival Geld zu verschaffen, das er notwendig brauchte, wie kann sie da verschoben werden?« »Ich glaube, Laura, dass wir imstande sein werden, diesen Zweifel zu beseitigen.« »Hast du die Unterhaltung vergessen, die ich zwischen Sir Percival und seinem Geschäftsmann anhörte, als sie zusammen über den Flur gingen?« »Nein, aber ich entsinne mich nicht. Aber ich.« »Der Advokat schlug zwei Alternativen vor. Die eine war die, deine Unterschrift zu dem Dokumente zu erlangen, die andere Zeit zu gewinnen, indem man Wechsel auf 3 Monate ausstellte.« »Dies letztere Hilfsmittel ist offenbar das, nach dem Sir Percival jetzt gegriffen hat, und wir haben somit Hoffnung, auf einige Zeit wenigstens mit seinen Geldverlegenheiten verschont zu bleiben.« »Oh, Marian, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Denkst du das, mein Herz? Du machtest mir vorhin Komplimente über mein gutes Gedächtnis, aber jetzt scheinst du es in Zweifel zu ziehen. Ich will mein Tagebuch holen und dann werden wir sehen, ob ich Recht oder Unrecht habe.« Ich ging sofort und holte das Buch, und als wir zurückblätterten bis zum Besuche des Advokaten, fanden wir, dass meine Erinnerung von der von ihm vorgeschlagenen Alternativen eine durchaus richtige war. Es war mir fast eine ebenso große Erleichterung, als es für Laura war, zu sehen, dass mein Gedächtnis mir bei dieser Gelegenheit mit gewohnter Treue gedient hatte. In der gefährlichen Unsicherheit unserer jetzigen Lage ist es schwer zu sagen, welche künftigen Interessen nicht von der Regelmäßigkeit und Genauigkeit meines Tagebuches abhängen mögen. Lauras Gesicht und Manier verrieten mir, dass sich letztere Betrachtung ihr sowohl als mir aufgedrängt hatte. Übrigens ist es ja nur eine Kleinigkeit und ich schäme mich fast, hier etwas davon zu schreiben. Es stellt die Verlassenheit unserer Lage in ein so unselig grelles Licht. Es muss uns in der Tat wenig übrig bleiben, auf das wir uns verlassen können, wenn die Entdeckung, dass mein Gedächtnis noch ein treues ist, von uns mit einer Freude begrüßt wird, als ob wir einen neuen Freund gefunden hätten. Das erste Läuten zu Tische trennte uns. Als es eben aufgehört hatte, kehrten Sir Percival und der Graf von ihrem Spaziergange zurück. Wir hörten den Herrn des Hauses gegen den Diener lostoben, weil man das Dinner um 5 Minuten verspätet hatte, und der Freund des Herrn legte sich wie gewöhnlich zugunsten der Schicklichkeit, der Geduld und des Friedens ins Mittel. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 28. Januar 2024.